Es waren einmal zwei Bauern, die im gleichen Ort lebten und beide den Vornamen Klaus trugen. Doch waren sie sich überhaupt nicht ähnlich. Der eine war ein reicher Mann und besaß vier Pferde. Und da er groß war, nannte man ihn den großen Klaus. Der andere hingegen war arm und hatte nur ein Pferd. Er war sehr klein und deshalb nannte man ihn den kleinen Klaus. Auch hatten Großklaus und Kleinklaus bei weitem nicht den gleichen Charakter. Großklaus sprach selten, war oft gehässig und lachte nie. Er war wenig gescheit und hockte auf seinem Vermögen wie der Teufel auf der armen Seele. Kleinklaus hingegen war sehr gesprächig, pfiff fröhlich den ganzen Tag vor sich hin und hatte nie Geld in der Tasche. Da die Felder der beiden Männer Seite an Seite lagen, lieh sich Kleinklaus häufig die vier Pferde von Großklaus aus, um seinen Acker zu bestellen. Mit fünf Pferden war die Arbeit ihm nu getan. Um sich bei seinem Nachbarn zu bedanken, pflügte Kleinklaus auch seine Felder. Man hörte, wie Kleinklaus die Pferde mit einem Peitschenknall antrieb. An diesen Tagen hatte Kleinklaus das Gefühl, dass ihm alle fünf Pferde gehörten. »Hü, vorwärts, meine Pferde!« rief er von seinem Kutschbock herab. Eines Tages, als Kleinklaus die Pferde wieder einmal antrieb, kam Großklaus auf seinem Heimweg am Feld vorbei. »Hey du, was erzählst du da?« entsetzte sich Großklaus. »Darf ich dich daran erinnern, dass nur ein Pferd dir gehört?« »Aber selbstverständlich. Ich verspreche dir, sie niemals mehr meine Pferde zu nennen«, sagte Kleinklaus kleinlaut und senkte verlegen den Kopf. Kaum war Großklaus ein paar Schritte gegangen, kam der alte Lehrer des Weges. Kleinklaus wollte ihm zeigen, dass er es zu etwas gebracht hatte und rief: »Hü, vorwärts, meine Pferde!« Doch Großklaus war noch nicht außer Hörweite und machte schnurstracks kehrt. »Nun, erinnerst du dich schon nicht mehr, was ich dir gesagt habe? Wenn du es noch einmal vergisst, werde ich dein Pferd totschlagen, sodass du überhaupt keins mehr hast«, schimpfte der große Klaus. »Oh, verzeih mir, Großklaus, es soll mit Sicherheit nicht wieder vorkommen«, versprach nun Kleinklaus hoch und heilig. Und Großklaus ging weiter seines Weges. Doch da erschien am anderen Ende des Feldes die Bäckerstochter, die wohl das schönste Mädchen weit und breit war. Das Herz von Kleinklaus fing wie wild zu klopfen an. Und er vergaß das Versprechen, das er kaum ein paar Minuten zuvor abgegeben hatte. »Hü, vorwärts, meine Pferde!« rief Lügnerin. »Sie ist ja gar nicht allein. Ihr Mann hat ihr doch befohlen, niemanden einzulassen, wenn er nicht da ist. Und mich hat sie fortgeschickt.« Er hörte die beiden Frauen reden. Sie dachten sich die schlimmsten Streiche aus, die sie den Dorfbewohnern spielen wollten. Auf einmal hörte man die Schritte eines Pferdes. Es war der Bauer, der nach Hause kam. »Oh Gott, mein Mann!« schrie die Bäuerin entsetzt. »Schnell, versteck dich hier. Hier kann er dich nicht sehen. Er sagt immer, du hättest einen schlechten Einfluss auf mich. Wenn er merkt, dass du hier bist, wird er wieder zornig, und das will ich nicht. Schnell, kriech hier herein!« Und sie versteckte die hexenhafte Frau in einer Truhe. Dann eilte sie zum Tisch und stellte das feine Essen in den Backofen, damit ihr Mann nichts merkte. Kleinklaus hatte alles mit angesehen und lachte sich ins Fäustchen. Ihm war eingefallen, wie er dieser unfreundlichen Bäuerin eine Lektion erteilen würde. Er räusperte sich und hustete. bis der Bauer ihn auf dem Dach bemerkte. Oh, mein Junge, was machst du da oben auf dem Dach? Du wirst dich noch erkälten. Steig herab und komm rein. Meine Frau wird dir eine heiße Suppe zubereiten, damit du dich aufwärmen kannst. Forderte ihn der gute Mann auf. Das war genau das, was Klein Klaus sich gewünscht hatte. Mit einem etwas gezwungenen Lächeln bat die Bäuerin den jungen Mann hinein. Sie fürchtete sicherlich, dass Klein Klaus ihrem Mann alles erzählen würde. Die Frau deckte den Tisch mit einem schönen Tischtuch und füllte dem schlauen Kerl einen großen Teller heißer Suppe ein. Dabei beobachtete sie ihn ständig aus den Augenwinkeln. Auch ihrem Mann servierte sie einen Teller voll Suppe, und die beiden Männer begannen mit großem Appetit zu essen. Doch Klein Klaus dachte an den Gänsebraten, den die Frau im Ofen versteckt hatte. So begann er, seinem Sack, der unter dem Tisch lag, ein paar Tritte zu versetzen. Dadurch begann das Fell des Pferdes zu knistern. Ah, was ist denn in diesem Sack, das so komische Geräusche von sich gibt? Fragte der Bauer. Oh, mein Herr, fast nichts. Es ist ein kleines Wichtelmännchen, das ich gestern gefangen habe. Es versucht mir zu sagen, dass wir die Suppe besser stehen lassen und stattdessen den Gänsebraten essen sollen, den es in den Backofen gezaubert hat. Was quatschst du da? Fragte der Bauer. Er stand jedoch auf, öffnete die Tür zum Ofen und riss vor lauter Staunen den Mund auf. Im Ofen standen tatsächlich ein herrlicher Gänsebraten, eine wunderbare Torte und eine feine Flasche Wein. Nun, dein kleiner Wicht kann wirklich zaubern. Na sowas. Freute sich der gute Mann. Ein unanständiger kleiner Kerl ist er, dein kleiner Wicht. Er verschmäht die Suppe, die anständige Leute ihm anbieten. Jawohl, ein unanständiger Lümmel. Schimpfte die Bauersfrau und schaute Klein Klaus mit bösem Blick an. Unanständig oder nicht, du kannst dich bei ihm für das herrliche Festessen bedanken. Sag mal, was kann dein kleiner Wicht denn sonst noch? Fragte der Bauer. Klein Klaus amüsierte sich köstlich und erwiderte, oh, er kann noch vieles. Er kann zum Beispiel eine Hexe hier ins Zimmer zaubern. Sogar eine fürchterlich gruselige Hexe? Eine Hexe? Das ist aber interessant. Ich habe mich schon oft gefragt, wie eine wirklich gruselige Hexe wohl aussieht. Beteuerte der Mann. Klein Klaus rüttelte ein bisschen an seinem Sack und hielt sein Ohr hin. Er tat so, als ob man ihm etwas mitteilen würde und sagte dann, ich glaube, Sie werden das in den nächsten Sekunden erfahren, guter Herr. Mein Wicht informiert mich, dass dort in der großen Truhe die fürchterlichste Hexe der ganzen Gegend eingeschlossen ist. Aber passen Sie auf, sie hat scharfe Krallen. Der Bauer hob sachte den Deckel der Truhe und entdeckte die zerzausten Haare und die wütend blitzenden Augen der Hexe. Oh, was für ein Ungeheuer! Schrie der Bauer und wich entsetzt ein paar Schritte zurück. Dann trat er wieder an die Truhe, um sie näher anzusehen, und sagte zu seiner Frau, »Na sowas! Sieh gleich deiner Freundin, wie ein Ei dem anderen! Ich hatte dir doch verboten, dieses Luder zu sehen! Ich wusste längst, dass sie eine Hexe ist! sagte der Mann empört. Schnell ließ er den Deckel wieder auf die Truhe fallen. Dein kleiner Wicht steckt voller Überraschungen. Kann ich ihn dir abkaufen? Nimm, hier sind 2 Börsen voller Goldstücke. Aber bitte, nimm auch die Truhe mit. Ich will diese böse Frau keinen Augenblick länger in meinem Hause dulden, schlug der Bauer Klein Klaus vor. Abgemacht. Klein Klaus übergab dem Bauern seinen Sack und nahm die beiden Börsen voller Goldstücke. Der Bauer gab ihm liebenswürdigerweise sogar eine Schubkarre, damit er die schwere Truhe mit der Hexe nicht tragen musste. Auf Wiedersehen und vielen Dank für eure Gastfreundschaft, gute Frau, sagte Klein Klaus und zwinkerte der Bauersfrau schelmisch zu. Sobald Klein Klaus am Ende des Weges nicht mehr zu sehen war, öffneten die beiden neugierig den Sack. Und ratet mal, was sie darin gefunden haben. Ein altes Fell eines alten Gauls natürlich. Was zum Teufel soll das? Wandte der Bauer sich zornig an seine Frau. Bis sie ihm die ganze Geschichte gestanden hatte, war der Tausendsasser Klein Klaus bereits über alle Berge. Nachdem Klein Klaus den Wald hinter sich gelassen hatte, hielt er auf einer Brücke an, die über einen wild reißenden Fluss führte. Laut sagte er, damit die Hexe im Innern der Truhe ihn hören konnte. Ach, wie schwer diese Hexe ist! Am besten werfe ich sie hier ins Wasser, damit wir die boshafte Kreatur ein für allemal los sind. Er hiefte die schwere Kiste auf die Brückenmauer und tat, als ob er sie ins Wasser stürzen wollte. Erbarmen! Hab Erbarmen! Lass mich um Himmels Willen nicht ertrinken! Wenn du mir das ersparst, werde ich dir 2 Börsen voller Goldstücke geben, versprach die Frau. Mit einer so bösen Frau zu verhandeln, die nur Böses im Schilde führt. Nun, ist das nicht total unvernünftig? Fragte Klein Klaus Kick und hob leicht den Deckel der Truhe hoch. Ich verspreche, es niemals wieder zu tun, antwortete ihm die von Todesängsten geplagte Frau. Dann sind wir uns einig. Holen wir die 2 Börsen mit den Goldstücken. Erleichtert stieg die Hexe aus der Truhe und führte Klein Klaus zu sich nach Hause, um ihm die beiden Börsen mit den Goldmünzen zu übergeben. So kehrte Klein Klaus mit 4 vollen Goldsäcken zurück in sein Dorf. Ich hätte nie gedacht, dass mir mein totes Pferd so viel Geld einbringen wird. Groß Klaus wird aber staunen, sagte sich der kecke Junge. Und tatsächlich fielen Groß Klaus fast die Augen aus dem Kopf, als er die vielen Goldstücke sah. Er war erstaunt, aber auch eifersüchtig und voller Gier. Wie hast du es geschafft, in so kurzer Zeit zu einem so großen Vermögen zu kommen? Knurrte er. Och, das ist ganz einfach. Das ist der Preis, den man mir in der Stadt für das Fell meines alten Gaules gegeben hat, antwortete ihm Klein Klaus unschuldig. Da ging dieser Dummkopf von Groß Klaus in den Stall und schlachtete mit einer großen Axt seine 4 Pferde. Klaus hat mich übers Ohr gehauen, schimpfte Groß Klaus auf dem Heimweg vor sich hin. Der wird schon sehen, was ihm blüht. Den Hintern versohlen werde ich ihm. Als er wieder im Dorf ankam, ging er schnurstracks zu Klein Klaus und wollte ihn für seinen üblen Streich bestrafen. Doch der junge Mann öffnete ihm mit so einem liebenswürdigen Lächeln die Tür, dass sein Zorn schnell verflog. Lieber Nachbar, ich habe dir diesen Streich gespielt, weil du mein einziges Pferd getötet hast. Aber lass uns jetzt Frieden schließen. Ich lade dich zum Abendessen ein, sagte Klein Klaus freundlich. Klein Klaus erzählte seinem Nachbarn den ganzen Abend lang, wie er zu dem vielen Gold gekommen war. Beide lachten herzlich. Am nächsten Morgen ging Klein Klaus auf den Viehmarkt und kaufte 8 Pferde. 4 für sich und 4 für Groß Klaus. Niemand machte mehr einen Unterschied zwischen Groß und Klein Klaus. Denn jedermann wusste jetzt, dass die Großen manchmal klein sind und die Kleinen manchmal groß. Sie lebten fortan in schönstem Einvernehmen und sind bis heute die besten Freunde der Welt.